Nachts wach. Ronja geht alleine durch die Nacht, sagst du. Begleite sie. Ich kann nicht. Ich bin Ronja. Nein, ich bin Ronny, sagst du. Gut. So machen wir es. Du begleitest Ronja, ich bin so lange Ronny und begleite Clara, die mich Ronny nennt, mit Hut. Die Nacht ist doch für alle da.